Tränken, das ist Dennis Krank. Was sollen wir trinken auf den Untergang? Was sollen wir trinken? Das ist Dennis Krank. Was sollen wir trinken auf den Untergang? Und wird der Wind erst zum Orkan? Auf unsere Helden stoßen wir jetzt an, auf jeden tapferen Deutschen an. Und wird der Wind erst zum Orkan? Auf unsere Helden stoßen wir jetzt an, auf jeden tapferen Deutschen an. Nun wollen wir kämpfen, weiter bis zum Sieg, und wollen wir kämpfen für unsere Welt. Nun wollen wir kämpfen, weiter bis zum Sieg, und wollen wir kämpfen für unsere Welt. Und auf den Plätzen singt das Volk von unserer Sache. Sie nimmt ihren Lauf, die Revolution hält keiner auf. Und auf den Plätzen singt das Volk von unserer Sache. Sie nimmt ihren Lauf, die Revolution hält keiner auf. La la la la la. Flieger, grüß mir die Sonne,

Läuse werden täglich mehr. Banca Maria ist ein kaputtes Bankfurter Madel. Und ohne ihre Sicherheitsnadel hat sie keine Selbstsicherheit mehr. Der Bahnhof ist ihr Revier, dort dreht sie sich dann mit ihresgleichen. Mit zugedröhnten Junkies, Pennern und mit anderen Stadtleichen. Es stinkt ohnegleichen, Banca Maria. Mit Syphilis verseucht ist Maria. Und die Kränze hat sie auch. Banca Maria liegt zugeschissen in einer Ecke. Aber sie schreit Deutschland verreche. Und auf alles andere scheißt sie auch. Banca Maria hat sich ihre Hemden zerrissen, Löcher in die Hosen gebissen. Doch nun braucht sie schnell den nächsten Schuss. Mit Schweiß auf der Stirn muss Maria jetzt zum Soziamt laufen. Und für das Geld vom Strich will sie sich eine Ratte noch kaufen. Aber erst was zu saufen, Banca Maria. Mit Syphilis verseucht ist Maria. Und AIDS hat sie wohl auch. Banca Maria will sich jetzt politisch engagieren. Gegen böse Nazis demonstrieren. Also läuft sie schnell zu Antifa. Banca Maria will sich jetzt politisch engagieren. Gegen böse Nazis demonstrieren. Ja, da freut sich schon die Antifa. Steht.

Besatzerfraß, Besatzerfraß, zum Teufel mit dem Besatzerfraß. Besatzerfraß, Besatzerfraß, zum Teufel mit dem Besatzerfraß. Mac Scheiße, Mac Scheiße, zum Teufel mit dem Besatzerfraß. Mac Scheiße, Mac Scheiße, zum Teufel mit dem Besatzerfraß. Besatzerfraß, Besatzerfraß, zum Teufel mit dem Besatzerfraß. Besatzerfraß, Besatzerfraß, zum Teufel mit dem Besatzerfraß. Mac Zion, Mac Zion, zum Teufel mit dem ganzen Scheiß Besatzerfraß. Mac Zion, Mac Zion, zum Teufel mit dem ganzen Scheiß Besatzerfraß. Besatzer raus! Besatzer raus! Ein bösen Adi! Es gibt nur ein bösen Adi! Ein bösen Adi! Es gibt nur ein bösen Adi! Ein bösen Adi, es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi, es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi, es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi, es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi, es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi. Es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi. Es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi. Es gibt nur ein bösen Adi. Ein bösen Adi. Böse, böse, böse, böse, böse, bitter böse. Ein bösen Adi. Es gibt nur ein bösen Adi. Na dann, ihr Bunsen, na, willkommen. War das jetzt zu hart?